Dornröschen in der Tiefkühltruhe von Primo Levi. Augenblick des Erwachens ist der interessanteste. Sie ist so entzückend, wenn sie die Augen aufschlägt. Oh, da bin ich ja doch sehr gespannt. Ja, das ist unbeschreiblich aufregend, ich kann wirklich. Also, Peter, dann wollen wir anfangen, sonst zieht sich das noch bis in die Morgenstunden hin. Hol die Gebrauchsanweisung, sonst geht's dir wie damals. Beim ersten Mal, glaube ich. Wie viele Jahre ist das jetzt schon her? Als du irgendwas verkehrt gemacht hast und beinahe ein Unglück geschehen wäre. Opa, bitte, ich hab sie in der Tasche, die Gebrauchsanweisung. Aber ich kann sie längst auswendig. Es war der 19. Dezember, Patrizias Geburtstag. Zu Gast waren das Ehepaar Lutzer, die uns jährlich zu diesem Anlass besuchten, und Ilse und Baldur, die damals frisch verlobt waren. Sie wohnten das erste Mal der üblichen kleinen Feier bei. Im Übrigen gaben wir Törz nicht oft Gesellschaften, 2 oder 3 Mal im Jahr. Und wir selber nahmen auch kaum Einladungen an. Das war ganz natürlich, denn niemand kann seinen Gästen bieten, was wir zu bieten hatten. Manche Leute besitzen schöne alte Gemälde, Renoir, Picasso, Caravaggio. Andere haben einen zahmen Orang-Utan, einen lebenden Hund oder eine lebendige Katze. Wieder andere nennen eine Bar mit den allerneuesten Rauschgiften ihr eigen. Wir aber hatten Patrizia. Also, erstens, die Zufuhr von Stickstoff und Edelgas unterbrechen. Zweitens, Pumpe, Wroblewski-Sterilisator und Mikrofilter betätigen. Drittens, Sauerstoffzufuhr öffnen und langsam Düse aufschrauben, bis der Index 21% anzeigt. Nein, Peter, nicht 21, sondern 24%. An deiner Stelle würde ich mir eine Brille aufsetzen. Nimm's mir nicht übel, schließlich sind wir gleichaltrig, aber ich würde doch eine Brille benutzen, wenigstens bei bestimmten Anlässen. Ja, du hast natürlich recht, aber ob 21 oder 24 kommt schließlich auf dasselbe raus. Das habe ich schon bei den anderen Malen festgestellt. Viertens, den Thermostaten langsam drehen, das heißt die Temperatur um 2 Grad pro Minute erhöhen. Das ist unglaublich. Ruhe jetzt bitte. Psst. Oder seid wenigstens nicht so laut. Leidet sie beim Auftauen? Nein, normalerweise nicht. Aber man muss die Vorschriften genau beachten. Auch während des Aufenthalts in der Tiefkühltruhe muss die Temperatur innerhalb einer ganz geringen Toleranzspanne unbedingt konstant gehalten werden. Ja, ein paar Grad zu wenig und ade. Ich habe gelesen, dass dann irgendwas in den Nervenzentren gerinnt, sodass sie entweder gar nicht mehr oder verblödet und ohne Gedächtnis aufwachen. Ist die Temperatur dagegen ein paar Grad zu hoch, kommen sie zu Bewusstsein und leiden schrecklich. Stellt euch vor, wie grauenhaft. Man fühlt, dass man total vereist ist, Hände, Füße, Blut, Herz, Gehirn, und kann keinen Finger rühren, kein Lied bewegen, keinen Laut von sich geben, nicht um Hilfe rufen. Schrecklich. Es gehört eine ganze Portion Mut dazu und viel Vertrauen. Vertrauen in die Thermostate, meine ich. Ehrlich gesagt möchte ich um alles in der Welt nicht mit Patrizia tauschen. Man hat mir erzählt, dass sie einmal schon fast gestorben wäre, damals, als die Geschichte anfing, wenn man ihr nicht Spritzen von, wie heißt das Zeug? Glück. Diesem Frostschutzmittel gegeben hätte. Ja, genau das Gleiche, das man im Winter in die Autokühler gießt. Übrigens nicht mehr als logisch. Sonst würde das Blut gefrieren. Nicht wahr, Törl? Nun, Man erzählt so viel. Mich wundert's nicht, dass sich damals nur so wenige zur Verfügung gestellt haben. Wirklich, mich wundert's gar nicht. Sie ist eine Schönheit, sagt man. Stimmt das? Ach ja, sie ist wunderschön. Letztes Jahr habe ich sie aus der Nähe gesehen. Ein Teint. Wie man ihn heute nirgends mehr findet. Hm, na ja. Doch, doch, doch. Man merkt, dass die Ernährungsweise des 20. Jahrhunderts, die zum Teil noch natürlich war, doch irgendein Lebenselement enthalten haben muss, das wir heute noch nicht gefunden haben. Nicht, dass ich den Chemikern misstraute. Im Gegenteil, ich respektiere sie durchaus. Aber ich finde, sie sind doch ein bisschen, ich würde sagen, anmaßend. Jawohl, anmaßend. Ja, sie war hübsch, ohne Zweifel. Im Übrigen nicht mehr als für ihr Alter üblich. Eine Haut wie ein Neugeborenes, was ich aber nur auf die Unterkühlung zurückführe. Ihre Farbe war unnatürlich, zu viel rosa und weiß. Sie sah aus wie Speiseeis, entschuldigen Sie den Vergleich. Auch ihr Haar war zu blond. Wenn ich ehrlich sein soll, fand ich sie ein bisschen abgestanden. Faisant D. Immerhin hübsch war sie. Sie war zudem gebildet, wohlerzogen, intelligent, mutig, superlativisch in jeder Beziehung. Sie schüchterte mich ein, rief in mir Unbehagen und Komplexe hervor. Aber ich hatte sie trotzdem sehr gern, besonders wenn sie eingefroren war. Herr Törl, darf man einen Blick durchs Guckloch der Tiefkühltruhe werfen? Gewiss. Aber verhalten Sie sich still dabei. Wir sind schon bei minus 10 angelangt. Jede plötzliche Erregung könnte ihr schaden. Oh, sie ist bezaubernd. Wie künstlich sie aussieht und, ich meine, stammt sie wirklich aus der Zeit? Liebling, frag doch nicht so dumm. Das ist überhaupt keine dumme Frage. Ich wollte nur wissen, wie alt sie ist. Sie sieht so jung aus und doch heißt es, sie sei schon uralt? Das ist rasch erklärt, mein Fräulein. Patricia ist 163 Jahre alt. 163? Ja, ja. Davon 23 normal verbracht und 140 in der Hibernation. Ihr müsst entschuldigen, Ilse und Baldur, ich dachte, das sei euch alles längst bekannt. Ja, nein. Ja, also, erzählen Sie. Ihr müsst wissen, dass die Hibernationstechnik gegen Mitte des 20. Jahrhunderts praktisch nutzbar gemacht wurde. Und zwar im Wesentlichen zu klinischen und chirurgischen Zwecken. Doch erst 1970 war man so weit, dass man garantiert unschädliche und schmerzlose Einfrierungen vornehmen konnte, mit denen man also die edlen Organe auf lange Zeit konservieren konnte. Damit war ein Traum Wirklichkeit geworden. Künftig schien es möglich zu sein, einen Menschen in die Zukunft zu transportieren. Doch in eine wie ferne Zukunft? Waren dabei Grenzen gesteckt? Und zu welchem Preis? Um eine Kontrollmöglichkeit für die Nachkommen, also für uns heute, zu schaffen, wurde im Jahr 1975 hier in Berlin ein Freiwilligenwettbewerb veranstaltet. Und Patricia gehörte zu diesen Freiwilligen? Ja. Wie aus ihren Papieren hervorgeht, die neben ihr in der Tiefkühltruhe verwahrt werden, wurde sie sogar als Erste ausgewählt. Sie hatte alle Voraussetzungen, Herz, Lunge, Nieren und so weiter, in bester Verfassung. Nerven wie ein Raumpilot, Gelassenheit und Charakterfestigkeit, geringe Erregbarkeit und schließlich gute Bildung und Intelligenz. Dann hat Patricia also von 1975 bis heute geschlafen? Ja, ja, ja. Mit kurzen Unterbrechungen. Das Programm war von ihr mit jener Kommission vereinbart worden, deren Vorsitzender Hugo Törl gewesen ist. Hugo Törl? Mein berühmter Ahnherr. Das ist doch der, über den alle Schulbücher schreiben, nicht wahr? Eben der, mein Fräulein, der Entdecker des vierten Hauptsatzes der Thermodynamik. Ja, also, im Programm waren alljährlich, am 19. Dezember, Patricias Geburtstag, einige Stunden Wachsein eingeplant. Was für ein reizender Einfall. Und weitere Auftauungen bei besonderen Ereignissen wie Raumexpeditionen, aufsehenerregenden Verbrechen und Prozessen, Hochzeiten von Fürsten oder Filmstars, internationalen Baseballspielen, großen Erdbeben und ähnliche Naturkatastrophen. Also bei allen Anlässen, die es verdienten, mit angesehen und der fernen Zukunft überliefert zu werden. Außerdem natürlich immer, wenn der Strom ausfällt. und zweimal im Jahr zur ärztlichen Kontrolle. Wie aus ihren Papieren hervorgeht, wurde die Einfrierung bis heute insgesamt etwa 300 Tage unterbrochen. Man kann es nachgerade ein Wunder nennen, dass Patricia trotz aller Aufstände, Blockaden, Besetzungen, Niederwerfungen, Plünderungen, Mauerab- und Aufbauten, die Berlin durchgemacht hat, ungestört und ohne unser Haus zu verlassen, vom Vater auf den Sohn weitervererbt werden konnte. Was für eine sonderbare Frau. Aber verzeihen Sie, hat sie denn immer noch nicht genug? Wer zwingt sie denn dazu? Es muss ja nicht gerade ein Vergnügen sein, das ganze Jahr über bewusstlos dazuliegen und nur für einen oder zwei Tage aufzuwachen. Und das nicht etwa, weil man selbst es will, sondern wenn irgendjemand anders es will. Also ich würde mich zu Tode langweilen. Da irren Sie sich, Ilse. Ganz im Gegenteil. Niemand hat je so intensiv gelebt wie Patricia. Ihr Leben ist komprimiert. Es enthält nur das Wesentliche und nichts, was es nicht wert wäre, erlebt zu werden. Und was die Zeit in der Tiefkühltruhe betrifft, so vergeht sie für uns, aber nicht für Sie. Bei ihr hinterlässt sie keinerlei Spuren, weder im Gedächtnis noch im Gewebe. Sie altert nicht. Oder jedenfalls nur in den Stunden, in denen sie wach ist. Seit ihrem ersten Geburtstag in der Kühltruhe, es war der 24., ist sie bis heute, also in einem Zeitraum von 140 Jahren, kaum ein Jahr gealtert. Seit dem letzten Jahr bis heute sind für sie knapp 30 Stunden vergangen. 3 oder 4 am Geburtstag. Und sonst? Wie, und sonst? Ja, weitere 6 oder 7 für den Zahnarzt, für die Anprobe, für einen Schuhkauf, mit Lotte zusammen. Richtig, schließlich muss sie mit der Mode Schritt halten. Ja, das wären 10. 6 Stunden für die Tristan-Premiere in der Oper macht 16. Weitere 6 für 2 gründliche Untersuchungen. Wie, war sie etwa krank? So extreme Temperaturschwankungen können niemandem bekömmlich sein. Und daran gewöhnt man sich nicht so leicht. Nein, nein, gesundheitlich geht es ja ausgezeichnet. Da sind die Physiologen vom Forschungszentrum. Sie erscheinen mit bürokratischer Pünktlichkeit 2-mal im Jahr mitsamt ihrer ganzen Ausrüstung. Tauen sie auf, untersuchen sie gründlich, Röntgenaufnahmen, psychologische Tests, EKG, Blutuntersuchungen. Und dann verschwinden sie wieder und lassen nichts mehr von sich hören. Berufsgeheimnis. Kein Wort sickert durch. Dann haben Sie Patricia also nicht aus wissenschaftlichem Interesse im Haus? Nein, nicht ausschließlich. Aber wofür haben Sie dann... Wissen Sie, ich beschäftige mich mit ganz anderen Dingen. Ich habe keinerlei Verbindung zu Universitätskreisen. Tatsache ist, dass wir Patricia liebgewonnen haben. Genau wie Patricia uns liebgewonnen hat. Wie eine Tochter. Sie wird uns um keinen Preis verlassen wollen. Aber warum ist sie dann immer nur so kurze Zeit wach? Das ist doch logisch. Patricia hat sich vorgenommen, noch in der Blüte ihrer Jugend so viel wie möglich von kommenden Jahrhunderten mitzuerleben. Darum muss sie mit ihrer Zeit haushalten. Aber das und noch manches andere werden Sie von ihr selbst hören können. Sehen Sie, sie schlägt die Augen auf. Ruhe, Ruhe. Wir haben schon 35 Grad. Also, jetzt die Tür geöffnet, die Hülle zerschnitten. Ja, sehen Sie? Sie hat angefangen zu atmen. Was ist das für eine Hülle? Eine Polyethylenhülle. Hermetisch verschlossen und sehr eng anliegend gegen Feuchtigkeitsverlust durch Verdunsten. Guten Abend. Guten Tag. Wie spät ist es denn? So viele Menschen. Was für ein Datum haben wir heute? Und was für ein Jahr? Den 19. Dezember 2115. Weißt du das nicht mehr? Es ist doch dein Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch Patricia. Herzlichen Glückwunsch. Wie reizen Sie sich? Ich möchte mich daran erinnern, dass ich stehe. Ich möchte wissen, ob Sie Napoleon und Hitler gekannt haben. Was faselt Sie? Also, die haben doch 2 Jahrhunderte früher gelebt. Herrschaften, Ruhe bitte, Ruhe jetzt. Hallo Peter, wie geht es dir? Was macht dein Ischias? Was gibt es Neues? Ist die Gipfelkonferenz zu Ende? Ist es schon kalt draußen? Ach, ich kann den Winter nicht ausstehen. Ich bin so anfällig gegen Erkältungen. Und du, Lotte? Wie ich sehe, geht's dir ausgezeichnet. Du hast vielleicht sogar zugenommen. Tja, die Jahre gehen an niemandem spurlos vorüber. An fast niemandem. Erlauben Sie, Peter, ich habe so viel von Patricia gehört und so sehr auf diese Begegnung gewartet, dass ich jetzt... Ach, Fräulein Patricia, verzeihen Sie meine Aufdringlichkeit, aber ich weiß, dass Ihre Zeit knapp bemessen ist. Ich möchte, dass Sie mir unsere Welt mit Ihren Augen beschreiben, dass Sie mir von der Vergangenheit erzählen, von Ihrem Jahrhundert, dem wir so viel zu verdanken haben, von Ihrem Zukunftsleben. Es ist nichts Außergewöhnliches dabei, wissen Sie? Man gewöhnt sich sofort daran. Sehen Sie sich beispielsweise Herrn Törl an. Um die 50, das Haar wird immer dünner, ein kleiner Schmierbauch, vielleicht auch ein paar Wehwehchen dann und wann. Nun, für mich war er vor 2 Monaten eben 20 geworden, schrieb Gedichte und war drauf und dran, freiwillig zum Militär zu gehen. Vor 3 Monaten war er 10, nannte mich Tante Patricia, weinte, wenn ich wieder eingefroren wurde und wollte zu mir in die Kühltruhe. Nicht wahr, Liebling? Oh, ich bitte 1000 Mal um Verzeihung. Vor 5 Monaten war er nicht nur noch nicht geboren, sondern auch nicht einmal im Entferntesten geplant. Da war nur sein Vater, der Oberst. Jedes Mal, wenn ich aufgetaut wurde, hatte er einen Orden mehr und ein paar Haare weniger. Er machte mir den Hof in der damals üblichen komischen Art und Weise. Über 8 Auftauungen hindurch machte er mir den Hof. Man möchte sagen, das liegt in Törls im Blut. Und darin, das kann ich behaupten, sind sie einander alle gleich. Sie haben, wie soll ich mich ausdrücken, keine seriöse Auffassung von ihren Pflichten als Vormund. Stellen Sie sich vor, sogar der Schwester. Ja, so war dieses Mädchen. Kannte keinerlei Hemmungen. Gewiss hatte ich zugenommen. Ich lebte ja schließlich nicht in der Kühltruhe. Sie nahm nicht zu. Sie war ewig, unveränderlich, wie Asbest, wie ein Diamant, wie Gold. Aber Männer gefielen ihr. Besonders, wenn sie verheiratet waren. Sie war ein ewiges Zuckerpüppchen und unverbesserlich kokett. Hatte ich nicht recht, wenn ich sie nicht leiden konnte? Und sie gefiel den Männern. Trotz ihres ehrwürdigen Alters, das war das Schlimmste. Sie wissen ja, wie Männer sind, mögen sie Törl heißen oder anders. Und die Intellektuellen waren die Allerärgsten. Seufzer, gewisse Blicke, ein paar Kindheitserinnerungen und schon schnappte die Falle zu. Am Ende hatte sie freilich immer wieder das Nachsehen, weil sie es nach wenigen Monaten mit ziemlich abgetakelten Anbetern zu tun hatte. Nein, für so blind und dumm dürfen sie mich nicht halten. Auch mir war nicht entgangen, dass sie meinem Mann gegenüber einen anderen Ton angeschlagen hatte, dass sie bissig und schnippisch mit ihm umsprang. Kein Wunder, da war ein neuer Mann in Sicht. Ich hätte sie erwürgen können. Ich hatte zwar nie Beweise in der Hand oder sie auf frischer Tat ertappt, aber ich war überzeugt, dass nicht jedes Auftauen ordnungsgemäß in den Personalpapieren verzeichnet worden war. Aber damals gab es was Neues. Ganz einfach, ein anderer Mann war in Sicht. Ein jüngerer Mann. Das junge Ding hatte einfach Appetit auf frisches Fleisch. Patricia. Sie machen auf mich einen Eindruck, wie ich ihn im Leben noch nie gehabt habe. Nie hätte ich gedacht, dass es möglich wäre, den Zauber der Ewigkeit und den der Jugend in einem einzigen Menschen vereint zu finden. In Ihrer Gegenwart habe ich ein Gefühl, als ob ich vor den Pyramiden stünde. Dabei sind Sie so jung und schön. Gewiss, Herr. Baldur heißen Sie, nicht wahr? Ja, Baldur. Gewiss, Baldur. Aber ich besitze 3 Gaben. Nicht 2. Ewigkeit, Jugend und Einsamkeit. Das ist der Preis, den jeder zahlen muss, der wagt. was ich gewagt habe. Doch was für ein Leben. Überfliegen da, wo andere kriechen. Sitten, Ereignisse und Helden im Abstand von Jahrzehnten, von Jahrhunderten persönlich vergleichen zu können. Welcher Historiker würde nicht vor Neid erblassen? Und ich erst, der ich stets davon geträumt habe, ein Geschichtsforscher zu sein. Lassen Sie mich Ihre Tagebücher lesen. Woher wissen Sie? Ich meine, was bringt Sie auf den Gedanken, dass ich ein Tagebuch führe? Also haben Sie eins. Ich hab's erraten. Ja, ich hab eins. Das gehört zum Programm. Aber kein Mensch weiß davon. Nicht einmal Turl. Und niemand kann es lesen. Es ist chiffriert. Auch das gehört zum Programm. Wozu ist es dann Nutze, wenn es keiner lesen kann? Es nutzt mir. Es wird mir nachher von Nutzen sein. Ich denke, es wird nicht schwer sein, einen Verleger zu finden, denn ein intimes Tagebuch ist ein Genre, das immer zieht. Ich möchte zum Journalismus, wissen Sie? Ich will die intimen Tagebücher aller Mächtigen meiner Epoche veröffentlichen. Churchill, Stalin und so weiter. Man kann eine Menge Geld damit machen. Woher haben Sie denn diese Tagebücher? Ich habe sie nicht. Ich werde sie schreiben. Anhand von authentischen Begebenheiten natürlich. Patricia, nehmen Sie mich zu sich. Abstrakt gesehen wäre das kein schlechter Einfall. Aber Sie dürfen nicht glauben, dass man sich so mir nichts, dir nichts in die Kühltruhe begeben kann. Man muss sich Injektionen machen lassen, einen Vorbereitungskurs besuchen. Das ist nicht so einfach. Und dann haben beileibe nicht alle die geeignete Konstitution dafür. Gewiss, es wäre nett, einen Weggefährten zu haben wie Sie. So lebhaft, so leidenschaftlich, so temperamentvoll, aber sind Sie nicht verlobt? Verlobt? Das war ich. Na, bis wann denn? Bis vor einer halben Stunde. Aber dann bin ich Ihnen begegnet und alles ist anders geworden. Sie sind ein Schmeichler, ein gefährlicher Mann. Immerhin, wenn die Dinge so stehen, wie Sie sagen, könnte sich eine interessante Kombination daraus ergeben. Patricia, was zögern Sie noch? Gehen wir fort. Fliehen Sie mit mir. Nicht in die Zukunft, ins Heute. Das habe ich auch gerade gedacht. Aber wann? Jetzt, auf der Stelle, durchqueren wir den Raum und fort. Unsinn. Wir hätten Sie sofort alle auf den Fersen und Peter Turl vorne weg. Sie brauchen ihn nur anzusehen. Er hat schon Verdacht geschöpft. Wann denn? Heute Nacht. Hören Sie zu. Um Mitternacht gehen alle. Dann friert mich Turl wieder ein und packt mich in Naphthalin. In den ersten Stunden bin ich noch ziemlich weich und kann mit Leichtigkeit ins aktive Leben zurückkehren. Also? Also ist es ganz einfach. Sie gehen mit den anderen fort, bringen ihre Verlobten, nun ja, dieses Mädchen nach Hause. Dann kommen Sie hierher zurück, schleichen sich durch den Garten, steigen durchs Küchenfenster ein und... Und es ist geschafft. Zwei Stunden noch und die Welt ist unser. Aber sagen Sie, Patricia, werden Sie es auch nicht bereuen? Wird es Ihnen nicht leid tun, dass Sie Ihren Sturmlauf in künftige Jahrhunderte meinetwegen unterbrochen haben? Wissen Sie was, junger Mann? Über diese schönen Dinge können wir uns noch lange genug unterhalten, wenn die Sache geklappt hat. Man macht schon Anstalten zum Ausbruch. Gehen Sie wieder auf Ihren Platz, verabschieden Sie sich, wie sich's gehört, und machen Sie möglichst keine Dummheiten. Das sage ich in vollem Ernst, denn mir wäre es sehr unangenehm, die Gelegenheit zu verpassen. Sollte man nicht wirklich einzaubern. Peter und ich blieben allein mit Patricia zurück, was nie erfreulich war. Für keinen von uns dreien. Ich sage das nicht aus meiner Antipathie heraus. Nein, ganz objektiv gesehen war die Situation unangenehm, kalt, falsch und voller Peinlichkeit für alle. Wir plauderten noch ein wenig über dies und das, dann verabschiedeten wir uns und Peter schloss Patricia wieder in die Kühltruhe. Patricia, ich bin's, Baldur. Was? Hülle aufschneiden. So. Und jetzt? Was muss ich jetzt tun? Verzeihen Sie, aber ich habe keine Übung darin. Es ist das erste Mal, dass ich sowas mache. Ach, die Hauptsache ist schon erledigt. Jetzt finde ich mich schon alleine zurecht. Helfen Sie mir nur noch, aus diesem Haus hier rauszukommen. Ja, gleich haben wir es hinter uns, Patricia. Die Kälte und den Alpdruck. Es kommt mir vor wie ein Traum. Seit 2 Stunden lebe ich wie im Traum. Ich habe Angst zu erwachen. Haben Sie Ihre Braut nach Hause gebracht? Wen? Ilse, ja, ich habe sie nach Hause gebracht. Ich habe Abschied von ihr genommen. Was sagen Sie da? Abschied genommen? Endgültig? Ja, es war nicht so schwer, wie ich fürchtete. Nur eine kleine Szene. Sie hat nicht einmal geweint. Ach, junger Mann, machen Sie sich nur kein falsches Bild von mir. Ich glaube, jetzt ist der Augenblick für eine Erklärung gekommen. Sie müssen mich verstehen. Irgendwie musste ich schließlich da herauskommen. Herauskommen? Nur darum war es Ihnen zu tun. Einzig und allein darum. Aus der Truhe, aus dem Hause Törl. Auch Baldur. Ich glaube, ich bin Ihnen ein Geständnis schuldig. Ein Geständnis ist nicht gerade viel. Mehr kann ich nicht für Sie tun. Und es ist nicht einmal ein sehr schönes Geständnis. Ich bin es wirklich leid. Einfrieren, auftauen. Das ist mit der Zeit sehr anstrengend. Und dann war da noch etwas. Noch etwas? Jawohl. Seine nächtlichen Besuche. Bei 33 Grad gerade noch lauwarm und da konnte ich mich überhaupt nicht dagegen wehren. Und weil ich mich still verhielt, wohl oder übel, hat er sich vielleicht armes, eingebildet, dass... Armes, liebes Mädchen, was müssen Sie gelitten haben? Sie können sich nicht vorstellen, wie lästig das war. Wirklich eine Plage. Also bitte helfen Sie mir. Wo ist hier der Ausgang? So endet diese Geschichte. Ich hatte schon so etwas geahnt und in jener Nacht hörte ich auch verdächtige Geräusche. Aber ich blieb still. Warum hätte ich Alarm schlagen sollen? Ich glaube, so war es am besten für uns alle. Baldur, der arme Kerl, hat mir alles gebeichtet. Anscheinend hat Patricia zu allem Überfluss auch noch Geld von ihm gewollt, um ich weiß nicht wohin nach Amerika zu einem Altersgenossen zu reisen, der selbstredend auch in einer Tiefkühltruhe steckte. Ob Baldur sich wieder mit Ilse versöhnt hat oder nicht, durfte schließlich kaum irgendjemand interessieren. Nicht einmal Ilse. Und was Peter betrifft? Nun, er wird es verkraften. Dornröschen in der Tiefkühltruhe von Primo Levi, aus dem Italienischen von Heinz Ried. Lotte Törl, Margit Bendokat. Peter Törl, Werner Rehm. Robert, Christian Berkel. Ilse, Katja Teichmann. Baldur, Matthias Paul. Patricia, Christiane Leuchtmann. Technik Axel Müller und Rembert Gabriel. Regieassistenz Oliver Sturm. Regie Hans-Gerd Krugmann. Eine Produktion des Senders Freies Berlin aus dem Jahr 1991. Redaktion Renate Jurzig.